sagen, was ist Quantität, was ist Qualität? Und wenn es Wesenheiten gibt, die uns von drüben sagen, bei uns hier gibt es weder Quantitäten noch gibt es Qualitäten, dann sind wir wieder am Ende. Es gibt kein Oben, es gibt kein Unten, es gibt kein Besser und es gibt kein Schlechter, es gibt keine Sünde und es gibt keine Schuld und alle diese Dinge sind menschliche Begriffe. Schon der Begriff Qualität enthält ja wieder eine anthropomorphe, eine menschliche, durch den Menschen geformte Vorstellung. Und ich weigere mich, diese Grenzüberschreitung so weit zu treiben, ich persönlich weigere mich, sie so weit zu treiben, dass ich versuche, mit den Begriffen, die wir hier jetzt zur Verfügung haben, auch hilfsweise mit dem Versuch von Erklärungen aus dem sogenannten Jenseits, das anzuwenden auf diese anderen Bereiche. Ich denke, diese Schwelle ist nicht vorstellbar für uns. Und dann landen wir wieder im Nichts. Man kann den Sinn des Lebens nicht erkennen, aber man kann den Sinn des Lebens als solchen ergründen. Ich bin dann auf mich selbst zurückgeworfen und ich sage, man soll nicht glauben, dass das, was wir Wissenschaft nennen, kein Glaube wäre, sondern diese sogenannte Wissenschaft ist auf einer Basis aufgebaut, die hat kein vernünftiges Fundament und der Rest ist Glaube. Glaube, Glaube, Glaube, Glaube.